Vor mir stehen ein Cappuccino, ein Glas Wasser, aber kein Laptop. Damit bin ich eine Ausnahmeerscheinung im Café Trist mitten in Washington. Denn die meisten Kaffeebesucher hier sitzen alleine und mit Laptop. Die 23-jährige Salem neben mir auf dem Sofa surft im Internet. Das geht in immer mehr Cafés hier sogar kostenlos. Großartig, findet Salem, denn sie gibt zu, sie ist süchtig. Ich muss meinen Laptop einfach immer dabei haben. Als ich mal meinen Bruder in Deutschland besucht habe, musste er ständig vor Internetcafés auf mich warten. Ich muss einfach alle paar Stunden meine Mails abrufen. Ich kann gut verstehen, wie sich Salems Bruder gefühlt haben muss. Denn während wir miteinander plaudern, klickt sie sich immer mal wieder kreuz und quer durchs Netz. Für Salem scheint das völlig normal zu sein. Aber nicht alle Gäste hier ticken so. Am Tisch neben uns sitzt Matthew, ebenfalls mit Laptop. Den lässt er für ein kleines Gespräch aber auch gerne mal links liegen. Für den 34-Jährigen ist das Internet die Informationsquelle Nummer 1. I don't necessarily have to run out and buy newspapers and magazines. Ich kaufe mir eigentlich kaum noch Zeitungen und Zeitschriften. Ich informiere mich einfacher übers Internet. Ich weiß nicht, ob ich mich ohne Online-Zugang isoliert fühlen würde. Es gibt dann ja immer noch Fernsehen oder so. Aber ich würde mich ein wenig ausgebremst fühlen. Genau deshalb bieten viele Cafés wie das Trist ihren Gästen mittlerweile kabellosen Internetzugang. Als Bonus. Das hat die Ausgehkultur der Amerikaner verändert, erklärt Matthew. Mittlerweile hat sich das zu einem richtigen kulturellen Phänomen entwickelt. Eine Menge Leute hier gehen mit ihrem Laptop aus, am Wochenende oder eben nach der Arbeit. Salems ältere Schwester Adiem kommt dazu. Die 31-Jährige ist wie ich ohne Laptop unterwegs. Bei dem lauten Treiben hier kann sie sich sowieso nicht konzentrieren, erklärt sie. Trotzdem wundert sich Adiem kein bisschen über die neue amerikanische Laptop-Kultur. We've replaced people by, I think, technology. Wir haben Menschen durch Technologie ersetzt. Wir sind einsam. Wenn man allein zu Hause sitzt, geht man wahrscheinlich lieber mit dem Laptop ins Café und hat so das Gefühl, weniger einsam zu sein. Aber die aktuelle US-Studie zeigt, das Internet macht die Amerikaner außerhalb des Cyberspace offenbar kein bisschen weniger einsam. Im Gegenteil, Salem weiß das aus eigener Erfahrung. Sie vernachlässigt ihre Freunde auch schon mal, wenn sie online ist. Ich kann Stunden im Netz zubringen und bekomme dann nichts mehr um mich herum mit. Das ist sowas wie die dunkle Seite des Internets. Es gibt dann keine Chance mehr für normale Gespräche. Und von vielen anderen Leuten weiß ich auch, dass sogar Partnerschaften darunter leiden. Der Mann ist ständig online, chattet vielleicht sogar mit anderen Frauen, anstatt Zeit mit seiner eigenen zu verbringen. Salems ältere Schwester Adiem schüttelt verständnislos den Kopf. Sie kommt zumindest in Cafés immer noch ganz gut ohne Internet aus. Und außerhalb der Städte gilt das ihrer Meinung nach auch noch für die meisten anderen US-Amerikaner. Aber ihre jüngere Schwester Salem ist überzeugt, das ist alles nur noch eine Frage der Zeit, bis sich die Internetmanie weiter ausbreitet. Nach dieser Vorhersage lehne ich mich erstmal ins Sofa zurück, trinke meinen Cappuccino und genieße meine noch laptopfreie Zeit. Christine Alt, Washington.